SWR 2, Hörspiel am Bloomsday. James Joyce, Ulysses. Genau heute, vor allerdings 108 Jahren, am 16. Juni 1904, spielt die Handlung eines der bedeutendsten Romane der Weltliteratur, Ulysses. Er ist das Werk des irischen Schriftstellers James Joyce, der 1882 in Dublin geboren wurde und 1941 in Zürich starb. Dieser in der ganzen literarischen Welt gefeierte 16. Juni heißt Bloomsday, weil einer der Helden des Romans den Namen Leopold Bloom trägt. Und dieser Ulysses hat schon früh die Gemüter bewegt, auch die von Literaten. Ich gestehe, dass ich über den Ulysses, trotz seiner zahlreichen Manierismen, beinahe ebenso gelacht habe als über den Schweig. Bertolt Brecht. Die Arbeit eines überempfindlichen Studenten, der sich seine Pickel kratzt. Virginia Woolf. Liebigs Fleischextrakt. Man kann es nicht essen, aber es werden noch viele Suppen damit zubereitet werden. Kurt Tucholsky. Ich würde sagen, der Ulysses ist der am meisten ungelesenste Roman, den die Welt je erlebt hat. Vermutet Hörspielregisseur Klaus Bulert. Es ist weniger die Frage des Lesens als des Wiederlesens. Ist hingegen der Anglist und Herausgeber von Ulysses Klaus Reichert überzeugt und empfiehlt? Man blättert vor und zurück, wie in einer Partitur zum Beispiel. Ah, das Motiv, das wird doch da schon mal eingeführt und jetzt taucht es wieder auf, aber so in einer Nebenstimme sozusagen. Was soll das bedeuten? Das verfolgt man dann über ein paar Seiten hinweg und blättert dann 50 oder 100 oder 300 Seiten weiter und ja, das kommt doch da auch wieder vor. W.B. Yeats, der Dichter, und James Joyce, der Schriftsteller, sie sind für uns wie Schiller und Goethe. Wenngleich, wie der irische Botschafter in Deutschland Dan Mulhall zugibt, auch in seinem Heimatland die Leser oft resignieren. Man meint ja, um den Ulysses herum gibt es so und so viele Mauern und Stacheldrahtzäune und so weiter. Das ist so schwierig und da sind so viele Anspielungen drin. Diese Meinung habe ich früher auch vertreten. Inzwischen denke ich, das Einzige, was man braucht, ist Neugier und große Aufmerksamkeit und ein Gedächtnis. Lautet das ermunternde Fazit des Fachmannes Reichert nach nahezu 50 Jahren Beschäftigung mit James Joyce und seinem Ulysses. Grund genug für SWR 2, heute den ganzen Tag den Bloomsday zu feiern. Wir senden bis morgen früh um 6 Uhr die Hörspielfassung des Ulysses, eine Koproduktion mit dem Deutschlandfunk. Am Mikrofon ist Isabelle Dumais, guten Morgen. Der Roman, der wegen vermeintlich obszöner Passagen erst 1922 in der Pariser Buchhandlung Shakespeare and Company erscheinen konnte, erzählt in 18 Kapiteln vom alltäglichen Leben Dubliner Bürger. Das moderne Porträt, das James Joyce von der Stadt mit seinen Orten und Menschen zeichnet, umfasst rein formal gesehen die Zeit von 8 Uhr morgens bis weit nach Mitternacht. Wie ein Kartograf folgt Joyce den Wegen seiner Protagonisten, des Jesuitenzöglings, Aushilfslehrers und Schriftstellers Stephen Dedalus und des 40-jährigen jüdischen Verkäufers von Werbeanzeigen Leopold Bloom. Aber der Ulysses ist nicht nur der Roman eines Tages oder der Roman einer Stadt, er gilt vor allem als wichtigster Roman der literarischen Moderne. Joyce nutzt hier die ganze Bandbreite der sprachlichen und stilistischen Möglichkeiten des Erzählens, mit denen Wirklichkeit gespiegelt und literarisch konstruiert werden kann. Jedes der 18 Kapitel hat seine eigene literarische Technik. Joyce selber entwickelte ein Orientierungsschema, das jedem Kapitel einen Gesang aus Homers Odyssee, eine rhetorische Figur, eine Uhrzeit und einen Ort in Dublin zuordnet. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber keine Angst vor James Joyce und seinem Ulysses. Er mag als schwierig gelten und vielfach nur angelesen in den Bücherregalen stehen. Die Koproduktion von SWR und Deutschlandfunk ist aber keine akademische Annäherung. Wir wollen die ehrfurchtvolle Rezeptionshaltung ablegen und versuchen, den Ulysses über eine akustische Umsetzung wieder zu entdecken. Es ist nämlich höchste Zeit, finden wir, ihn neu oder erstmals zu entdecken, mit seinen kleinen und großen Geschichten, seinen unverwechselbaren Helden, seinem Humor, seiner wunderbaren Sprache und seiner Musikalität. Das alles kann im Hörspiel besonders sinnlich inszeniert werden. Mit unserem Radiotag nähern wir uns hier in SWR 2 annähernd dem Tagesverlauf, den der Ulysses als erzählte Zeit abbildet. Wir hoffen natürlich, dass Sie uns über weite Strecken begleiten, aber wir gehen natürlich nicht davon aus, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie jederzeit von A bis Z dabei sind. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil Joyce jedes seiner 18 Kapitel formal unterschiedlich gestaltet und weil die einzelnen Folgen in sich abgeschlossen sind. So ist es gut möglich, das Hören zu unterbrechen und immer wieder neu einzusteigen. Die Kapitel, die jeweils zur vollen oder zur halben Stunde starten, dauern zwischen 50 und 80 Minuten und beginnen jeweils mit einer kurzen Einführung. Die Startzeiten und Inhaltsangaben zu den Kapiteln finden Sie in einem Hörplan auf unseren Internetseiten swr2.de. Hier haben wir außerdem viele weitere Informationen zum Hörspiel und zum Autor James Joyce zusammengestellt. Und auch unser Radiorekorder ist heute so programmiert, dass Sie die einzelnen Kapitel mitschneiden können. Sie können, wenn Sie möchten, auch reagieren auf unsere Ursendung des Ulysses. Unser Hörertelefon ist ab sofort geschaltet mit der Nummer 07221 2000. Wir freuen uns über Ihr Feedback, auch per Internet auf swr2.de oder über Facebook. Da gibt es die Möglichkeit zu kommentieren, nachzufragen oder Anmerkungen zu hinterlassen. Aufmerksam machen möchte ich Sie auch auf unser Gewinnspiel mit Fragen zu Joyce und seinem Ulysses. An dem können Sie parallel zur Sendung teilnehmen. Alles zu finden auf swr2.de. Das erste Kapitel hat Joyce in einer Strukturskizze Telemachos bezeichnet, nach dem Sohn des Odysseus und dem ersten Gesang von Homers Epos. Es ist als klassische Erzählung geschrieben. Los geht es morgens um 8 Uhr. Stephen Dedalus, der aus Paris zurückgekehrte Held aus James Joyce 1916 erschienenem Roman A Portrait of an Artist as a Young Man, frühstückt auf einem alten Festungsturm, dem Martello Tower, an der Küste der Dublin Bay. Gemeinsam mit Buck Mulligan, dem Medizinstudenten, und mit Haynes, dem Engländer. Die drei Bewohner haben den Turm gemietet, sind aber chronisch pleite. Diese Zweckgemeinschaft redet im lästernden Jargon der Bohème und verabredet sich gegen Mittag auf ein Bier in einen Pub, falls Stephen seinen Lohn als Aushilfslehrer erhält. Wohin die Wege in Dublin Stephen führen werden und wie er schließlich Leopold Bloom, seinen noch unbekannten, im Geiste verwandten Vater trifft, davon später mehr im weiteren Verlauf des heutigen Bloomsday in SWR 2. James Joyce, Ulysses. Erstes Kapitel, Telemachos. Bearbeitung, Musik und Regie, Klaus Buhlert. Stattlich und feist erschien Buck Mulligan am Treppenaustritt, ein Seifenbecken in Händen, auf dem gekreuzt ein Spiegel und ein Rasiermesser lagen. Ein gelber Schlafrock mit offenem Gürtel bauschte sich leicht hinter ihm in der milden Morgenluft. Er hielt das Becken in die Höhe und intonierte »Introibo ad altare Dei«. Wo bist du, Kinch? Komm schon! Introibo ad altare Dei. Ad Deum hiletificat. Innehaltend spähte er die dunkle Wendeltreppe hinunter und kommandierte grob: Kinch, komm rauf, du feiger Jesuit! Feierlich schritt er weiter und erstieg das runde Geschützlager. Dort machte er Kehrt und segnete würdevoll dreimal den Turm, das umliegende Land und die erwachenden Berge. Dann gewahrte er Stephen Dedalus, verneigte sich vor ihm und schlug rasche Kreuze in die Luft, kehlig glucksend dabei und den Kopf schüttelnd. Stephen Dedalus, misslaunig und schläfrig, lehnte die Arme auf den Rand der Treppenmündung und betrachtete kalt das sich schüttelnde, glucksende, in seiner Länge pferdehafte Gesicht, das ihn segnete, und das helle, untonsurierte Haar, das fleckig getönt war wie matte Eiche. Buck Mulligan lugte kurz unter den Spiegel und deckte dann mit pfiffiger Miene das Becken zu. »Husch, husch ins Körbchen«, sagte er streng. Und im Ton eines Predigers: »Denn dies, o geliebte Gemeinde, ist der wahre eucharistische Jakob.« »Leib und Seele, Potz, Blut und Wunden, getragene Musik, wenn ich bitten darf. Die Augen zu, Herrschaften. Ein Moment, kleine Panne mit den weißen Korpuskeln. Silenzium alle!« Er spähte in die Höhe und stieß einen langen, leisen, rufenden Pfiff aus. Dann verhielt er eine Weile in gespannter Aufmerksamkeit und seine ebenmäßigen weißen Zähne glitzerten hier und da golden gepunktet. »Rhysos, Thomas.« Zwei starke, schrille Pfiffe antworteten durch die Stille. »Danke, alter Freund«, rief er munter. »Danke, das reicht dicke. Stell den Strom ab, ja?« Er hopste vom Geschützlager und blickte ernst auf seinen Beobachter, die losen Falten seines Schlafrocks um die Beine raffend. Das feiste, verschattete Gesicht mit dem grämlich-ovalen Kinn erinnerten an einen Prälaten, Patron der Künste im Mittelalter. »So was Komisches.« Ein freundliches Lächeln brach gelassen über seine Lippen. »Dein absurder Name! Ein oller Grieche!« Er hob gutmütig scherzhaft den Finger und ging vor sich hinlachend hinüber an die Brustwehr. Stephen Daedalus kam heraufgestiegen, folgte ihm müde den halben Weg und setzte sich auf die Kante des Geschützlagers, still weiter beobachtend, wie er seinen Spiegel auf die Brustwehr stellte, den Pinsel in das Becken stippte und sich Wangen und Hals einseifte. Buck Mulligans heitere Stimme plauderte fort. »Mein Name ist genauso absurd.« »Malachi Mulligan, zwei Daktylen. Aber er hat was Hellenisches im Klang, oder? Flott und sonnig wie Buck der Bock und Lebemann höchst selbst. Wir müssen unbedingt mal nach Athen. Kommst du mit? Wenn ich's schaffe, dass die Tante 20 Pfündchen rausrückt.« Er legte den Pinsel beiseite und schrie vor Vergnügen lachend: »Kommt er mit, der jecke Jesuit?« Abbrechend begann er sich mit Sorgfalt zu rasieren. »Hör mal.« Stephen sagte es ruhig. »Mulligan?« »Ja, mein Schatz?« »Wie lange will Haynes eigentlich hier noch mit im Turm bleiben?« Buck Mulligan zeigte eine rasierte Wange über die rechte Schulter. »Ein schwerfälliger Angelsachse. Gott, diese verdammten Engländer. Platzen vor Geld und vor Blähungen, denn er kommt von Oxford. Und weißt du, Daedalus, du hast ja nun die richtige Oxford-Art. Er wird nicht schlau aus dir. Ah, mein Name für dich ist doch der beste. Kinch, die Messerklinge.« Er schabte sich behutsam das Kinn. »Die ganze Nacht hat er von einem schwarzen Panther gefaselt«, sagte Stephen. »Und wo sein Gewehr wäre?« »Ein armer Irrer. Hattest du Schiss?« »Hatte ich. Hier draußen im Dunkeln mit einem Menschen, den ich nicht kenne, und der stöhnt und vor sich hin fantasiert, er will einen schwarzen Panther schießen. Du hast schon Menschen vom Ertrinken gerettet, aber ich bin kein Held. Wenn der hier bleibt, verschwinde ich.« Buck Mulligan blickte missmutig auf den Seifenschaum an seinem Rasiermesser. Er sprang herunter von seinem hohen Sitz und begann hastig, seine Hosentaschen zu durchsuchen. »Sauerei!« Er kam herüber zum Geschützlager, fuhr Stephen mit der Hand in die obere Tasche. »Gestatten der Herr mal die Rotzfahne, dass ich mein Messer abwischen kann?« Stephen litt es, dass er ihm das schmutzige, zerknüllte Taschentuch herauszog und es hoch an einem Zipfel zur Schau hielt. Buck Mulligan wischte säuberlich das Messer ab. Dann betrachtete er das Taschentuch. »Des Barden Rotzfahne. Eine neue Kunstfarbe für unsere irischen Poeten. Rotzgrün. Kann man fast schmecken, was?« Er stieg wieder auf die Brustwehr und blickte hinaus auf die Bay von Dublin. Sein helles, eichenmattes Haar regte sich leicht. »Mein Gott«, sagte er still, »ist die See nicht genau, was Elgie sie nennt?« »Eine graue, liebe Mutter. Die rotzgrüne See. Die Skrotum zusammenziehende See. Epi Eunopa Ponton. Ah, Daedalus, die Griechen. Ich muss dir Unterricht geben. Du musst sie im Original lesen. Talata, talata. Sie ist unsere große, liebende Mutter. Komm her. Und sie!« Stephen stand auf und ging hinüber an die Brustwehr. Sich darauf lehnend, blickte er hinab auf das Wasser und auf das Postboot, das sich eben aus der Hafeneinfahrt von Kingstown löste. »Unsere mächtige Mutter«, sagte Buck Mulligan. Er wandte abrupt die großen, suchenden Augen ab von der See und Stephens Gesicht zu. »Die Tante ist der Meinung, du hast deine Mutter umgebracht. Deswegen will sie auch nicht, dass ich mit dir verkehre.« »Irgendwer hat sie umgebracht«, sagte Stephen düster. »Du hättest dich ja verdammt nochmal auch hinknien können, Kinch, als deine sterbende Mutter dich darum bat. Ich bin genauso ein Hyperboreer wie du, aber wenn ich denke, dass deine Mutter dich mit ihrem letzten Atemzug anbettelt, du sollst doch niederknien und für sie beten, und du sagst nein? Mensch, du hast was Unheimliches in dir. Steven, einen Ellbogen auf den schartigen Granit gestützt, lehnte die Stirn gegen die Handfläche und starrte auf den sich abnutzenden Rand seines glänzenden, schwarzen Rockärmels. Schmerz, der noch nicht der Schmerz der Liebe war, fraß ihm am Herzen. Still im Traum war sie zu ihm gekommen nach ihrem Tode, ihr ausgezehrter Leib in seinen losen braunen Grabkleidern einen Duft verströmend von Wachs und Rosenholz, ihr Atem, der sich über ihn gebeugt hatte, stumm, vorwurfsvoll, ein schwacher Duft von feucht gewordener Asche. Über den fadenscheinigen Stulpenrand sah er die See, begrüßt, als große, liebe Mutter, von der wohlgenährten Stimme neben ihm. Der Ring aus Bay und Horizont umschloss eine träge, trübgrüne Masse Flüssigkeit. Ein Becken aus weißem Porzellan hatte neben ihrem Totenbett gestanden, darin die grüne, zähe Gallenmasse, die sie unter lautem Stöhnen in Brechanfällen ihrer verfaulenden Leber entrissen hatte. »Ach, du armes Hundearsch!« Mulligan wischte wieder sein Rasiermesser ab. »Ich muss dir mal ein Hemd schenken und ein paar Rotzfahnen. Wie sind denn die gebrauchten Hosen?« »Sie passen ganz gut.« »Zweiter Hand nennt man das. So was Komisches. Dabei müsste es doch eigentlich zweiten Beins heißen. Weiß der liebe Gott, was für ein syphilitischer Saufkopf da den Hintern drin gehabt hat. Ich hab noch ein hübsches Paar mit einem Haarstreifen, grau. Würde dir klasse stehen. Das meine ich im Ernst, Kinch. Du siehst verdammt gut aus, wenn du angezogen bist.« »Danke«, sagte Steven. »Aber wenn sie grau sind, kann ich sie nicht tragen.« »Dann kann er sie nicht tragen«, teilte Buck Mulligan in seinem Gesicht im Spiegel mit. »Etikette bleibt Etikette. Seine Mutter bringt er um, aber graue Hosen kann er nicht tragen.« Er klappte sein Rasiermesser säuberlich zusammen und prüfte mit streichenden Fingerfühlern die glatte Haut. Steven wandte den Blick von der See und richtete ihn auf das feiste Gesicht mit den rauchblauen, flinken Augen. »Der Bursche, mit dem ich im Schiff zusammen war gestern Abend, also der sagt, du hast die APV. Er sitzt in Deppenstedt mit Colony Norman. Allgemeine Paralyse der Verrückten.« Er schwang den Spiegel im Halbkreis durch die Luft, um die Nachricht hinauszublitzen im Sonnenlicht, das jetzt leuchtend auf dem Meere lag. Seine sich kräuselnden, rasierten Lippen lachten und die Schneiden seiner weißen, schimmernden Zähne. Gelächter packte seinen ganzen, starken, wohlgestalteten Leib. »Guck dich doch mal an, du grässlicher Barde!« Steven beugte sich vor und lugte in den Spiegel, der ihm hingehalten wurde, von krummem Riss gespalten, Haar zu Berge. »Hab ihn mir im Zimmer der Dienstzippe geklemmt. Für die ist er gerade richtig.« »Und dann heißt sie auch noch Ursula.« Erneut auflachend zog er Steven den Spiegel vor den lugenden Augen weg. Calibans Wut beim Nichterblicken seines Gesichts in einem Spiegel. Wenn doch Wild bloß noch lebte, dass er dich sehen könnte. Steven lehnte sich zurück, zeigte auf den Spiegel und sagte mit Bitterkeit: »Symbol der irischen Kunst.« »Der geborstene Spiegel eines Dienstmädchens.« Buck Mulligan hakte sich plötzlich bei Steven ein und schritt mit ihm auf dem Turm in die Runde, Rasiermesser und Spiegel klappernd in der Tasche, in die er sie gesteckt hatte. »Kinch, was? Weiß Gott, du hast mehr Grips als die anderen alle, hm?« Wieder pariert. »Er fürchtet die Lanzette meiner Kunst, wie ich die der Seinen fürchte. Die kalte Stahlfeder.« »Der geborstene Spiegel eines Dienstmädchens. Erzähl das doch mal dem ochsigen Schnösel da unten und hau ihn um eine Guinee an. Der stinkt doch vor Geld. Und für einen Gentleman hält er dich sowieso nicht. Sein alter Herr hat den Zulus Jalapen angedreht oder sonst einen dreckigen Schwindel und damit sein Moos gemacht. Gott, Kinch, wenn wir beide bloß zusammenarbeiten könnten, wir würden vielleicht was tun für die Insel, hm? Sie hellenisieren!« Cranleys Arm. Sein Arm. »Und wenn ich denke, dass du auch noch betteln musst bei diesen Schweinehunden? Ich bin der Einzige, der weiß, was du bist. Wieso hast du eigentlich nicht mehr Vertrauen zu mir? Dir stinkt doch irgendwas an mir, oder? Ist es wegen Haines?« »An sich ist ja nichts einzuwenden gegen ihn, außer bloß nachts.« »Also, was ist es dann? Hust es raus. Ich bin doch auch ganz offen zu dir. Was hast du denn jetzt schon wieder gegen mich?« Sie blieben stehen und blickten zur stumpfen Kuppe des Brayhead hinüber, der auf dem Wasser lag wie die Schnauze eines schlafenden Wals. Erinnerst du dich an den Tag, wo ich das erste Mal wieder zu euch ins Haus kam, nach dem Tod meiner Mutter? Buck Mulligan runzelte behende die Stirn und sagte, was? Wo? Ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich behalte nur Ideen und Empfindungen. Wieso? Du warst gerade am Tee machen, sagte Steven. Und ich ging über den Flur, um noch etwas heißes Wasser zu holen. Deine Mutter kam mit irgendeinem Besuch aus dem Salon. Sie fragte dich, wer da bei dir im Zimmer wäre. Ja? Und? Was habe ich geantwortet? Ich weiß es nicht mehr. Deine Antwort lautete, ach, das ist bloß Daedalus, dessen Mutter dreckig verreckt ist. Eine Röte, die ihn jünger erscheinen ließ und anziehender, stieg Buck Mulligan in die Wangen. Habe ich das gesagt? Fragte er. Na und? Was soll denn so schlimm daran sein? Er schüttelte seine Befangenheit nervös von sich ab. Und was ist denn der Tod? Fragte er. Der deiner Mutter oder deiner oder mein eigener. Du hast bloß deine Mutter sterben sehen. Ich sehe die Leute jeden Tag abkratzen im Martha und Richmond. Sehe, wie man ihnen in den Kutteln rumschneidet im Seziersaal. Eine Dreckerei ist das und nichts sonst. Habt einfach nichts zu besagen. Du wolltest nicht niederknien, um zu beten für deine Mutter an ihrem Sterbebett, als sie dich drum bat. Warum? Weil du den verfluchten Jesuitenzug in dir hast. Bloß, dass er dir verkehrt herum eingeimpft worden ist. Kann ja sein, dass ich's gesagt habe. Aber ich wollte damit nicht das Andenken deiner Mutter beleidigen. Er hatte sich in Mut geredet. Steven verbarg die klaffenden Wunden, die jene Worte in seinem Herzen hinterlassen hatten, und sagte sehr kalt, ich denke auch nicht an die Beleidigung meiner Mutter. Woran denn dann? Dass du mich beleidigt hast. Er blickte über die ruhige See zur Landzunge hinüber. See und Landzunge wurden jetzt blass. Pulse klopften ihm in den Augen, verschleierten ihre Sicht, und er spürte das Fiebern seiner Wangen. Eine Stimme im Innern des Turms rief laut, »Bist du da oben, Mulligan? Ich komme!« »Schau dir die See an. Was scheren sie Beleidigungen? Gib Loyola einen Tritt, Kind, und komm mit runter.« Unser Patentsachse will seine morgendlichen Speckschnitten. Und nimmer geh beiseit und sinn der Liebe bitterm Rätsel nach. Sein Kopf verschwand, doch seine niedersteigende Stimme drang brummend aus dem Treppenschacht herauf. Denn Fergus lenkt die erzenen Wagen. Die weiße Brust der blassen See. Verschmelzende Hebungen. Zwei und zwei. Eine Hand zupfend die Harfensaiten, die ihre verschmelzenden Klänge ineinander schlangen. Fergus Lied, ich sang es, allein im Hause, dehnend die langen dunklen Klänge. Ihre Tür stand offen, sie wollte meine Musik hören. Still vor Scheu und Mitleid trat ich an ihr Bett. Sie weinte auf ihrem Elendslager. Um dieser Worte willen, Steven, der Liebe, bitteres Rätsel. Wo jetzt? Ihre Geheimnisse, alte Federfächer, Quasten geschmückt, Tanzkarten mit Moschus bestäubt, ein Schmuck aus Bernsteinperlen in ihrer verschlossenen Schublade. Ein Vogelkäfig hing im sonnigen Fenster ihres Hauses, als sie ein Mädchen war. Sie hat noch den alten Royce gehört, in der Pantomime von Toko, dem Schrecklichen, und mit den anderen gelacht, wenn er sang, »Ich, alter Knabe, habe die Gabe der Unsichtbarkeit.« Phantome von Freude, abgelegt, moschusduftend. Und nimmer geh beiseit und sinn, abgelegt im Gedächtnis der Natur mitsamt ihrem Spielzeug. Erinnerungen durchdrangen sein sinnendes Hirn. Ihr Glas Wasser aus dem Küchenhahn, wenn sie zum Heiligen Sakrament gegangen war. Ein ausgehöhlter Apfel, gefüllt mit braunem Zucker, auf dem Kaminrost schmorend für sie an einem dunklen Herbstabend. Ihre schön geformten Fingernägel, rötlich vom Blut zerquetschter Läuse aus den Kinderhemden. Ihre verglasenden Augen, anstarrend aus dem Tode, um meine Seele zu erschüttern, und zu beugen. Nur mich allein. Die Geisterkerze, die ihrem Todeskampf leuchtete. Gespenstisches Licht auf dem gequälten Antlitz. Ihr heiser, lautes Atmen, rasselnd voll Grauen, während alle auf den Knien beteten. Ihre Augen auf mir, mich niederzuzwingen. Liliata rutilantium te confessorum turma circumdet, jubilantium te virginum chorus excipiat. Ghoul, Leichenkauer. Nein, Mutter! Lass mich in Ruhe und lass mich leben! Kinch, ahoi! Bagmalligens Stimme sang drinnen im Turm herauf. Sie kam näher im Treppenschacht, abermals rufend. Daedalus, komm runter! Sei kein Spielverderber! Steven, immer noch zitternd vom Aufschrei seiner Seele, hörte warmes, laufendes Sonnenlicht und in der Luft hinter sich freundliche Worte. Frühstück ist fertig! Haynes entschuldigt sich vielmals, dass er uns letzte Nacht geweckt hat. Also, alles in Ordnung. Ich komme, sagte Steven und wandte sich um. Tu das um Jesu Willen, sagte Buck Mulligan, um meinet und um unser aller Willen. Sein Kopf verschwand und erschien wieder. Ich hab ihm von deinem Symbol der irischen Kunst erzählt. Er findet's sehr gescheit. Hau ihm um einen Pfund an, ja? Eine Guinee, meine ich. Ich bekomme mein Geld heute Morgen, sagte Steven. Von der Penne? Wie viel? Wie viel? 4 Pfund? Da könnten der Herr eins leihen. 4 blanke Sovereigns, schrie Buck Mulligan voll Entzücken. Da werden wir uns so glorios besaufen, dass sämtlichen druidischen Druiden die Spucke wegbleibt. 4 allmächtige Sovereigns. Ja, warum nicht heiter sein? Whisky trinken wir und Wein am Krönungstag, am schönen Krönungstag. Warmer Sonnenschein heiternd über der See. Das Rasierbecken aus Nickel glänzte vergessen auf der Brustwehr. Ja, warum nicht heiter sein am schönen Krönungstag? Also was, sollte ich's runterbringen? Oder es dort stehen lassen, den ganzen Tag? Vergessene Freundschaft? Er ging hinüber und hielt es eine Weile in Händen, und er fühlte die Kühle und roch den klebrigen Sabber des Seifenschaums, in dem der Pinsel steckte. So habe ich das Weihrauchschiffchen getragen, damals in Clongowes. Ich bin ein anderer jetzt und doch derselbe. Ein Diener auch, Bediensteter eines Dieners. Im gewölbten, düsteren Wohnraum des Turms bewegte sich Buck Mulligans schlafrockige Gestalt behende vor dem Herd hin und her, dessen gelbes Glühen verdeckend und wieder freigebend. 2 Pfeile sanften Taglichts fielen aus den hohen Schießscharten über den Fliesenboden, und wo sich ihre Strahlenhelle traf, flutete quirlend eine Kohlenqualmwolke und schwadiger Dampf von gesottenem Fett. Wir werden noch glatt ersticken! Haynes, mach doch mal die Tür auf, sei so freundlich. Steven stellte das Rasierbecken auf das Schränkchen. Eine hochgewachsene Gestalt erhob sich aus der Hängematte, in der sie gesessen hatte, ging zum Eingang und zog die Innentüren auf. Hast du den Schlüssel? Fragte eine Stimme. Daedalus hat ihn, Janie Mac. Ich krieg keine Luft mehr. Kinch! Er steckt im Schloss. Der Schlüssel kratschte 2-mal grell herum, und als die schwere Tür halb geöffnet war, drang willkommenes Licht und klare Luft herein. Haynes stand im Eingang und blickte hinaus. Steven holte seinen hochgang stehenden Koffer an den Tisch und ließ sich nieder, um zu warten. Buck Mulligan stieß das Gebratene auf die Schüssel neben sich. Dann trug er die Schüssel und einen großen Teetopf hinüber an den Tisch, setzte beides gewichtig nieder und seufzte erleichtert auf. Kinch, wach auf! Brot, Butter, Honig. Haynes, komm rein, der Fraß ist fertig. Segne uns Gott und diese deine Gaben. Wo ist der Zucker? Oh je, wir haben keine Milch. Steven holte den Brotlaib, den Honigtopf und den Butterkühler aus dem Schränkchen. Buck Mulligan setzte sich in einem plötzlichen Anfall von schlechter Laune hin. Was ist das hier bloß für ein Saftladen? Ich habe ihr doch ausdrücklich gesagt, sie soll gleich nach 8 kommen. Wir können ihn ja schwarz trinken, sagte Steven. Im Schrank ist auch noch eine Zitrone. Verdammt nochmal, du und deine Pariser Marotten. Ich will Sandy-Kaufmilch. Haynes kam vom Eingang herein. Die Frau kommt schon rauf mit der Milch. Gottes Segen über dich. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Haynes setzte sich, um den Tee einzuschenken. Ich gebe euch jedem 2 Stücke. Aber das muss ich schon sagen, Mulligan. Ah, du machst ja den Tee ganz schön stark, was? Wenn ich Tee mache, dann mache ich Tee, wie die olle Mutter Groggen sagte. Und wenn ich Wasser mache, dann mache ich Wasser. Mit einem Stoß seines Messers schnellte Mulligan seinen Tischgenossen je eine aufgespießte, dicke Scheibe Brot zu. »Das ist das richtige Völkchen«, sagte er ganz ernsthaft, »für dein Buch, Haynes.« 5 Zeilen Text und 10 Seiten Anmerkungen über das Volk und die Fischgötter von Dundrum. Gedruckt bei den Unheilschwestern im Jahre des großen Winds. Entsinnst du dich, Bruder Herz? Kommt der besagte Tee- und Wassertopf von Mutter Grogger nun eigentlich in den Mabinocchien vor oder in den Upanishaden? Das möchte ich bezweifeln. Ach, wirklich? Deine Gründe, bitte? Es dürfte ihn, sagte Stephen, während er aß, weder in den noch außerhalb der Mabinocchien gegeben haben. Mutter Groggen war, nimmt man an, eine Verwandte von Mary Ann. Buck Mulligans Gesicht lächelte vor Vergnügen. Charmant. Meinst du wirklich, das war sie? Sehr charmant. Die Mary Ann, die ist ja gar nicht so, wenn die mal ihre Röcke hisst. Er stopfte sich den Mund mit Gebratenem voll und mampfte und brummte. Der Türgang wurde von einer eintretenden Gestalt verdunkelt. Die Milch, Sir. Kommen Sie rein, Ma'am. Kinch, angel dir mal den Krug. Ein herrlicher Morgen heute, Sir. Ehre sei Gott. Wem? Sagte Buck Mulligan mit einem raschen Blick auf sie. Ah ja, natürlich. Die Insulaner reden oft und gern vom Sammler der Vorhäute. Wie viel, Sir? Ein Quart, sagte Stephen. Er sah ihr zu, wie sie zuerst in das Maß, dann in den Krug die fette weiße Milch goss. Nicht ihre, alte verschrumpelte Titten. Sie goss ein zweites Maß, gab noch ein Quäntchen zu. Alt und heimlich war sie eingetreten aus einer Morgenwelt, vielleicht eine Botin. Sie pries die Güte der Milch, während sie goss. Kauernd neben einer geduldigen Kuh bei Tagesanbruch, im saftigen Feld, eine Hexe auf ihrem Giftpilz, die verrunzelten Finger behend an den sprudelnden Zitzen. Sie umbrüllten sie, die sie kannten, tausendseidiges Vieh. Seide der Kühe und arme alte Frau, Namen ihr einst vor Zeiten gegeben. Eine ewige Schlumpe, niedrig Gehäus von Unsterblichem, ihrem Eroberer dienend und ihrem heiteren Verräter. Ihre gemeinsame Bettgenossin, eine Botin aus dem heimlichen Morgen. Wenn wir mal immer so leben könnten, mit so was Gutem im Magen, dann hätten wir nicht das ganze Land voll verfaulter Zähne und verfaulten Gedärms. Aber da lebt man in einem Schlammpfuhl, frisst mieses Zeug und die Straßen sind gepflastert mit Abfällen, Pferdemist und dem Auswurf von Schwindsüchtigen. Sind Sie Medizinstudent, Sir? Sie beugt ihr altes Haupt vor einer Stimme, die laut zu ihr spricht. Vor ihrem Knochenflicker, ihrem Medizinmann. Mich schätzt sie gering. Vor der Stimme, die lossprechen wird und ölen fürs Grab. Alles, was an ihr ist, bis auf ihre weibsunreinen Lenden. Aus Mannesfleisch gemacht und nicht nach Gottes Bilde. Der Schlange Raub und vor der lauten Stimme, die sie nun schweigen heißt, mit staunenden, unsteten Augen. Ist das Französisch, was Sie sprechen, Sir? Irisch. Ich dachte mir schon, dass es irisch ist, dem Klang nach. Sind Sie aus dem Westen, Sir? Ich bin Engländer, antwortete Haynes. Er ist Engländer und er findet, in Irland sollten wir irisch sprechen. Gieß noch mal etwas Tee ein, Kinch. Möchten Sie vielleicht eine Tasse Tee, Ma'am? Nein, vielen Dank, Sir, sagte die alte Frau, streifte den Henkel der Milchkanne über ihren Unterarm und wandte sich zum Gehen. Haben Sie die Rechnung dabei? Wir sollten doch lieber gleich zahlen, Mulligan. Was meinst du? Stephen füllte die 3 Tassen. Rechnung, Sir? Das wären 7-mal morgens eine Pinte zu 2 Pence, macht 7 mal 2, macht einen Schilling und 2. Und dann jetzt 3-mal morgens ein Quart zu 4 Pence, macht 3 Quart, macht einen Schilling und einen und 2, macht 2 und 2, Sir. Buck Mulligan brachte ein 2-Schilling-Stück zum Vorschein, drehte es zwischen den Fingern. Ein Wunder! Er ließ es der alten Frau über den Tisch zutrudeln. Verlang nicht mehr von mir, mein Schatz. Denn was ich geben kann, das gab ich hin. Guten Morgen, Sir. Sie knickste und ging hinaus, gefolgt von Buck Mulligans zärtlichem Gesang. Hätt ich nur mehr mein Herz, gern legt ich auch mehr dir zu Füßen. Ach, im Ernst, Dedalus, ich bin pleite. Saus mal zu deiner Penne raus und bring uns ein bisschen Kleingeld mit. Heut müssen die Barden saufen und feiern. Irland erwartet, dass heute mal jedermann seine Pflicht tut. Da fällt mir ein, sagte Haynes und stand auf, dass ich heute noch eure Nationalbibliothek aufsuchen muss. Erst wird aber geschwommen. Er wandte sich Stephen zu und fragte sanft, ist heute nicht dein monatliches Bad fällig, Kinch? Der unreinliche Bade legt nämlich Wert darauf, sich einmal monatlich zu waschen. Ganz Irland wäscht der Golfstrom, sagte Stephen, während er Honig auf eine Scheibe Brot tröpfeln ließ. Aus der Ecke, wo er sich eben ein Halstuch locker um den weichen Kragen seines Tennishemds knotete, sprach Haynes, ich habe die Absicht, eine Sammlung ihrer Aussprüche zu veranstalten, wenn Sie mir die Erlaubnis geben. Da warte erst mal, bis du ihn über Hamlet reden hörst, Haynes. Würde Geld für mich dabei rausspringen? Haynes lachte, während er seinen weichen grauen Hut vom Haken der Hängematte nahm. Also das weiß ich nun wieder nicht. Er schlenderte zum Türweg hinaus. Buck Mulligan beugte sich zu Stephen hinüber. Das ging ja mitten ins Fettnäpfchen. Konntest du dir das nicht verkneifen? Da mache ich mich wer weiß wie stark für dich und dann kommst du daher mit deinen tristen Jesuitenwitzen? Schielst ihm derart lausig in die Tasche. Buck Mulligan seufzte tragisch auf und legte Stephen die Hand auf den Arm. Also um ganz ehrlich zu sein, eigentlich hast du ja recht. Bis auf das eine bisschen können sie mir auch alle gestohlen bleiben. Zur Hölle mit ihnen allen. Machen wir, dass wir wegkommen aus dem Puff. Ah. Er stand auf, löste feierlich den Gürtel, entkleidete sich seine Schlafrocks und sagte dabei ergeben, Mulligan wird seiner Kleider beraubt. Er leerte seine Taschen auf den Tisch. Da ist deine Rotzfahne. Und während er sich den steifen Kragen umlegte und den widerspenstigen Schlips, sprach er zankend auf beide ein, auf sie und seine niederbaumelnde Uhrkette. Seine Hände tauchten in seinen Koffer und kramten darin herum, während er nach einem sauberen Taschentuch schrie. Kommt ihr nun endlich, Kerls? Ich bin fertig. Ich bin fertig! Ergeben stapfte er hinaus und seine Worte waren so ernst wie seine Schritte. Und er ging hinaus und weinte Buttermilch. Stephen nahm den Eschenstock von seinem Lehneplatz, um ihnen nach draußen zu folgen, und während sie die Leiter hinabstiegen, zog er die schwer bewegliche Eisentür zu und verschloss sie. Er steckte den riesigen Schlüssel in seine Innentasche. Am Fuß der Leiter fragte Buck Mulligan, »Hast du auch den Schlüssel?« »Zahlt ihr eigentlich Miete für den Turm?« 12 Pfündlein, sagte Buck Mulligan. »An den Herrn Kriegsminister.« Sie blieben stehen. Haynes musterte den Turm. »Im Winter ziemlich öde, möchte ich meinen. Martello nennt ihr ihn?« »Billy Pitt hat die Dinger gebaut«, sagte Buck Mulligan, »als der Franzmann fuhr zur See. Aber unserer hier ist der Omphalos.« »Wie lautet denn Ihre Hamlet-Idee?« »Nein, nein«, schrie Buck Mulligan voller Qual. »Oh nein, nein, nein. Ich bin im Moment Herrn Thomas von Aquin und den 55 Gründen, auf die er die Sache gestellt hat, nicht gewachsen.« »Wartet, bis ich ein paar Pinten-Intus habe.« »Es hat so lange gewartet«, sagte Stephen lustlos. »Es kann auch noch länger warten.« »Sie reizen meine Neugier. Handelt es sich um ein Paradoxon?« »Ach was«, sagte Buck Mulligan. »Oscar Wilde und die Paradoxa haben wir hinter uns.« »Die Sache ist ganz einfach. Er weist per Algebra nach, dass Hamlets Enkel Shakespeares Großvater ist und er selber der Geist seines eigenen Vaters. Buck Mulligan schlang sein Badetuch wie eine Stola um den Hals und krümmte sich in hemmungslosem Gelächter. Die heilige Pinte allein kann Daedalus die Zunge lösen. Also ich finde, erklärte Haynes Stephen, während sie hinter ihm hergingen, dass der Turm und die Klippen hier doch irgendwie an Helsingør erinnern. An den Felsen, der in die See nickt über seinen Fuß. Heißt es nicht so? Augen, fahl wie das Meer, das der Wind aufgefrischt hatte, fahler noch, hart und klug. Der Meerebeherrscher. Stephen blickte nach Süd über die Bucht, die leer lag bis auf die Rauchfahne des Postboots, des am hellen Horizont verschwimmenden, und einen Segler, der bei den Maglins lavierte. Ich habe einmal irgendwo eine theologische Interpretation darüber gelesen. Die Vater-Sohn-Idee. Der Sohn im Kampf um Versöhnung mit dem Vater. Er bewegte einen Puppenkopf hin und her, dass die Krempe seines Panama-Hutes flatterte, und begann mit ruhiger, glücklicher, närrischer Stimme zu singen: Ein komischer Knabe singt euch dies Lied. Ein komischer Knabe singt euch dies Lied. Mein Papst ist ein Vogel, meine Mama ne Jied. Mit Josef, dem Zimmermann, komm ich nicht klar. Drum posit die Jünger und Golgatha. Doch wer da nicht glaubt an mein göttliches Sein, den halt ich nicht frei, wenn ich mache den Wein. Bloß Wasser kriegt er von mir spendiert, das Wasser dazu dann mein Bein wieder wird. Er zerrte rasch zum Abschied an Stephens Eschenstock, und indem er nach vorn an den Rand der Klippe lief, schlug er zu beiden Seiten flatternd die Hände auf und nieder wie Flossen oder Flügel, ganz als wolle er sich gleich in die Luft erheben. Macht's gut, denn tschüss und schreibt alles schön auf. Das vom Tod ich erstanden, meinen ganzen Lebenslauf. Ich schwirre jetzt ab, direkt ins Paradies. Es ist schön, bin ich am Ölberg hier, also dann tschüss! Er hüpfte vor ihnen hinunter auf das 40-Foot Hole zu, mit den flügelgleichen Händen flatternd, ein hurtiger Springer. Und sein Merkurshut wippte im frischen Wind, der seine kurzen vogelartigen Schreie zu ihnen zurücktrug. Haynes, der bei all dem Verhalten gelacht hatte, ging weiter neben Stephen. Eigentlich sollten wir nicht darüber lachen, finde ich. Es ist doch ziemlich blasphemisch von ihm. Wie hat er es noch genannt? Josef, der Zimmermann? Die Ballade vom Juxer Jesus. Oh, Sie haben sie schon gehört. Dreimal täglich nach den Mahlzeiten. Haynes blieb stehen, um ein Etui aus glattem Silber hervorzuziehen, auf dem ein grüner Stein funkelte. Er ließ es mit dem Daumen aufspringen und bot es an. Sie sind auch nicht gläubig, wie? Danke, sagte Stephen und nahm sich eine Zigarette. Haynes bediente sich ebenfalls und ließ das Etui zuschnappen. Er steckte es in die Seitentasche zurück und entnahm seiner Westentasche eine Zunderbüchse aus Nickel, ließ auch sie aufspringen und hielt dann, nachdem er sich seine Zigarette angezündet hatte, Stephen, den flammenden Zündschwamm, in der Muschel seiner Hände hin. Ja, natürlich. Man glaubt entweder oder man glaubt nicht, wie? Ich persönlich habe die Idee vom persönlichen Gott nie verdauen können. Ihnen kann man damit auch nicht kommen, nehme ich an, oder? Sie erblicken in mir, sagte Stephen mit grimmigem Missvergnügen, ein grausiges Beispiel für die Freigeisterei. Er ging weiter. Schließlich begann Haynes. Stephen wandte sich um und sah, dass der kalte Blick, der ihn gemessen hatte, gar nicht unfreundlich war. Schließlich möchte ich meinen, sind Sie doch imstande, sich frei zu machen. Sie sind ja, scheint mir, Ihr eigener Herr. Ich bin der Diener zweier Herren. Eines Engländers und einer Italienerin. Einer Italienerin? Sagte Haynes. eine verrückte Königin, alt und eifersüchtig. Knie vor mir nieder. Und noch ein dritter, sagte Steven, ist da, der mich für Gelegenheitsarbeiten braucht. Aber einer Italienerin? Wiederholte Haynes. Was haben Sie gemeint? Den imperial großen britannischen Staat, antwortete Steven, und Röte stieg ihm in das Gesicht. Und die heilige römische, katholische und apostolische Kirche. Haynes zupfte sich ein paar Tabakfäden von der Unterlippe. Ich habe volles Verständnis dafür. Ein Ire muss sogar so denken, möchte ich einmal sagen. Wir haben in England das Gefühl, euch ziemlich unfair behandelt zu haben. Die Geschichte ist schuld daran, scheint es. Die stolzen, machtvollen Titel ließen den Triumph ihrer ehernen Glocken über Stevens Erinnerung hinschallen. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Eine Horde von Irrlehren, fliehend mit schiefen Mitren. Photius und die Brut der Spötter, deren Mulligan einer war. Hört, hört. Anhaltender Beifall. Sud, nom de Dieu. Natürlich bin ich Brite. Und ich fühle als Brite. Ich möchte mein Vaterland auch nicht gern in die Hände deutscher Juden fallen sehen. Das ist unser nationales Problem, fürchte ich. Gerade jetzt. Zwei Männer standen am Rand der Klippe, Ausschau haltend. Geschäftsmann, Bootsmann. Hält auf Bullock Harbor zu. Der Bootsmann machte eine leicht verächtliche Kopfbewegung nach dem Norden der Bucht. Da reißt sie hoch, wenn die Flut kommt gegen eins. Wären ja heute 9 Tage. Der Mann, der ertrunken ist. Ein Segler, kreuzend in der kahlen Bucht, wartend darauf, dass plötzlich ein gedunsenes Bündel auftaucht, der Sonne ein qualliges Gesicht zukehrt, salzweiß. Hier bin ich. Sie folgten dem gewundenen Pfad hinunter zur schmalen Buchtung. Buck Mulligan stand auf einem Stein in Hemdsärmeln. Sein gelockerter Schlips wehte ihm wellig über die Schulter. Ein junger Mann, der sich in seiner Nähe an einem Felszacken festhielt, bewegte langsam wie ein Frosch die grünen Beine im tiefen Galert des Wassers. Ein älterer Mann stieß plötzlich unweit des Feldvorsprungs ein schnaufendes, rotes Gesicht herauf. Er kraxelte an den Steinen hoch. Wasser glitzerte auf seiner Birne und ihrem grauen Haarkranz, Wasser rann ihm über Brust und Wanst und schoss in Strahlen aus seinem schwarzen, durchhängenden Lendentuch. Buck Mulligan machte ihm Platz, dass er vorbeikraxeln konnte, warf Haynes und Steven einen Blick zu und bekreuzigte sich fromm mit dem Daumennagel über Stirn, Lippen und Brustbein. »Sieh mal, ist wieder in der Stadt«, sagte der junge Mann, und fasste erneut nach dem Felszacken. Hat die Medizin hingeschmissen und schmeißt sich dafür jetzt auf den Militarismus. Ach du heiliger Drecksack. Nächste Woche geht's los mit dem Drill. Kennst du diesen Rotschopf aus Carlisle, die Lilly? Die hat gestern Abend am Pier mit ihm rumgeschmust. Der Vater ist stinkreich. Kann man denn bei dir landen? Sowas. Seymour, ein blöder Offizier. Rothaarige Weiber sind boxgeil wie die Ziegen. Voller Bestürzung brach er ab und befühlte seine Seite unter dem flatternden Hemd. Oh, meine 12. Rippe ist weg. Ich bin der Übermensch. Kinch ohne Zahn und ich. Die Übermenschen. Er zwängte sich aus seinem Hemd und warf es in hohem Bogen hinter sich, wo seine anderen Sachen lagen. Kommst du nicht mit rein? Fragte Buck Mulligan. Später. Nicht gleich aufs Frühstück. Steven wandte sich zum Gehen. Ich mach mich davon, Mulligan, sagte er. Lass uns den Schlüssel da, Kinch, damit mir meine Chemise nicht wegflattert. Steven händigte ihm den Schlüssel aus. Buck Mulligan legte ihn quer auf seinen Kleiderhaufen. Und ein 2 Pence, sagte er. Für eine Pinte. Wirf ihn dorthin. Wer da stiehlt bei den Armen, leihet dem Herrn. Also, sprach Zarathustra. Sein feister Körper platschte ins Wasser. Wir sehen uns dann ja noch, sagte Haynes sich umwendend, als Steven den Pfad hinaufschritt und lächelnd über die wilden Iren. Horn eines Stieres, Huf eines Pferds, Lächeln eines Sachsen. Im Schiff! 12:30! Gut, sagte Steven. Er schritt den sich aufwärts windenden Pfad entlang. Liliata rutilantium, turma circumdet, jubilantium te virginum. Des Priesters grauer Heiligenschein in einer Nische, darin er diskret sich ankleidete. Ich will nicht hier schlafen heute Nacht. Aber heim kann ich auch nicht gehen. Eine Stimme, wohlklingend und getragen, rief ihm von der See. Als er um die Wegkrümmung bog, winkte er mit der Hand. Und wieder rief's. Ein glänzender, glatter, brauner Kopf eines Seehunds, weit draußen auf dem Wasser, rund. Usurpator. Am Bloomsday 2012 bringen wir in SWR 2 Ulysses, Hörspiel in 18 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce. Aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Das war Kapitel 1, Telemachos. Die Rollen und ihre Sprecher, Erzähler Manfred Zapatka, Steven Daedalus, Jens Harzer, Buck Mulligan, Werner Wölbern, Haynes, Hans-Werner Mayer. Ferner wirkten mit Margit Bendokat und Rufus Beck. Hörspielbearbeitung, Musik und Regie Klaus Buhlert. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Deutschlandfunk 2012.